Schüssi, Yogi. Hallo Mannschaft. Hallo Trainer. Die Comedy zur Fußball-EM auf Radio Mittelweser. Je suis Yogi. Liberté, Egalité, Europameister. Der Weltmeister, so zu Gast bei Freunden. So, hallo Mannschaft. Hallo Trainer. Heute Abend geht's gegen Polen ran, ja? So, wisst ihr, auf was wir da achten müssen? Ja, Trainer, man sollte darauf achten, dass man sich nicht die Eier krault, wenn Kameras im Stadion sind. Lukas, ich hab mir nicht die Eier gekrault, ja? Das war ganz anders. Das war, ja, so, ich habe eine enge Unterhose angehabt, ja? Und der lag, so, komisch auf der Seite. Und ich musste den, so, kurz zurechtlegen. Ja, so, das kennt man doch als Mann. Ach, Kali, du bist's. Jogi, sag mal, wie laufen die Vorbereitungen für das Spiel gegen Polen heute Abend? Ja, so, ich hab der Mannschaft gerade noch mal erklärt, dass ich nicht Eier gekrault hab, sondern dass... Jogi, ich weiß, dass du nicht gekrault hast, aber sag mal, hast du nicht daran gedacht, dass da Kameras im Stadion sind? Und außerdem ist ja nicht das Kraulen das Problem, sondern das Schnuppern hinterher. So, Schluss jetzt. Heute Abend geht es gegen Polen auf den Platz, ja? Und die Ukraine spielt gegen Nordirland. Also, das sind zwei wichtige Spiele in unserer Gruppe. Na, Trainer, ich weiß, ja? Da ist halt keine Zeit zum Eierschaukeln. Lukas, wenn du so weitermachst, dann stehst du heute Abend garantiert auch nicht auf dem Platz. Aber wenn du dich benimmst, dann kann es sein, so, dass ich dir die Hand reiche, ja, und dich doch aufstelle. Ja. Aber Trainer, wenn sie mir die Hand reichen, dann aber bitte nur, wenn sie die vorher gewaschen haben. Je suis Jürgi.